Zur Gratulation zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fanden vom 19. bis zum 24. Mai in der Studiengesellschaft der Chabarowsk-Region Russland für die Soziologie und die Erfahrungen aus dem sozialistischen Aufbau der DVRK eine Veranstaltung. Und es gab in verschiedenen Einheiten in Nigeria die Bücherausstellungen und Filmaufführungen. Sie stellten verschiedene Publikationen über die DVRK aus. In den Filmaufführungen wurden die koreanischen Filme wie Parteigründungsmonument vorgeführt. In der Veranstaltung in Russland wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.